Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Vorstandssitzung am 24.10. Die Sitzung wird eröffnet um 20.39 Uhr. Es möge bitte jemand anders ins Pad schreiben, weil wenn ich meine Tasten benutze und diese Taste, die mich sprechen lässt, dann funktioniert alles nicht mehr. Eine 9 bitte anstatt der 0. So, wir sind beschlussfähig, haben wir schon festgestellt. Entschuldigt, abwesend sind der Ralf und der Fitz. Und ich bitte euch erstmal zu sagen, ob ihr das Protokoll der letzten Sitzung annehmt. Oder beziehungsweise ist jemand gegen das Annehmen des Protokolles? Gut, nur ich, weil ich nämlich nicht da war. Ich möchte mich dann als Enthaltung eintragen. So. Wo sind wir denn? Der Carsten, der hat seinen Tätigkeitsbericht eingefügt. Das ist irgendwie gruselig. Erstaunlich, was? Das ist das erste Mal, dass du etwas getan hast. Nee, letztes Mal auch schon. Okay, so, dann haben wir die Berichte der Statistik. Ich bitte die Schatzmeisterin, irgendetwas dazu zu sagen. Oder ist ja eigentlich alles schon eingefügt? Ja, bis auf die Barkasse, die hat sich aber nicht verändert. Okay, die fügst du dann wahrscheinlich noch ein. Genau. Toll. So, dann habt ihr noch irgendwelche Fragen oder so zur Statistik da? Die Mitglieder müssen noch eingepflegt werden. Aber das macht der Jörg dann gleich. Hat der Jörg eigentlich schon was gesagt? Nö, das bleibt, glaube ich, heute auch so, oder? Ich hoffe, der Jörg hört uns auch irgendwie, sonst wäre das doof. Gut. Hallo. Hallo. Ah, ich habe mich gehört. Hallo Jörg, schön, dass du auch da bist. So, wir legen direkt los mit dem Ticket 65266, Sammelbestellung Leitfaden für die Ratsarbeit. Ich lese vor. Moin, der KV Münster möchte unten den UG, unten genannten Ratgeber bestellen. Da es Rabatte bei hohen Mengen gibt, bitte ich um Verbreitung dieser Abfrage und Rückmeldung, wie viele Exemplare bestellen möchte. Wenn der LV dies in die Hand nehmen möchte, sage ich nicht nein. Leitfaden für die Ratsarbeit. Der Leitfaden richtet sich an, muss ich das eigentlich gesehen, hätte doch schon beschlossen, oder? Vor allem sind die schon bestellt. Ja, was soll denn das dann, hör mal? Ja, dann wenn die schon bestellt sind, dann, aber warum stehen wir da nicht drunter? Also jetzt nicht vom Landeband. Ich habe das nur gesehen, dass wer anders die wohl bestellt hat. Ach so, haben sie sich wahrscheinlich gedacht, machen wir jetzt einfach mal so. Können wir das dann komplett rausnehmen? Würde ich sagen. Ja, warum nicht? Naja, aber... Also meines Wissens aus den Mails ist da eine Bestellung, die im Dezember oder Januar rausgehen soll mit den dann bestellten Exemplaren. Also wenn es schon Exemplare gibt, die verteilt werden können oder bestellt sind, müsste man das mit dem Antragsteller nochmal rückkoppeln, damit er nicht nochmal irgendwas unnötig doppelt bestellt. Naja, aber da ist ja jetzt auch gar keine Anfrage an uns drin. Also außer, können wir das bitte verbreiten? Da steht jetzt nicht, wie viel, da steht nicht, wie viel Geld. Es ist anscheinend irgendwie nur zur Kenntnisnahme. Von daher für uns relativ unrelevant. Ja, also es gibt eine Mail dazu und ein Pad, was in der Mail verlinkt war unter Piraten NRW. Gut, müssen wir das dann drin lassen? Höchstens nur, wir verbreiten es dafür. Ist weg. Okay, ist weg. Dann ist es ja, danke, nicht bei den Umlaufbeschlüssen und daher uninteressant. So, dann haben wir von der Steffi den Antrag, dass wir einen ordnungsgemäßen Aktenvernichter bekommen für die Schatzmeisterei. Es gibt zwar einen, aber es gibt dann eben welche, die besser sind und die Steffi will einen kaufen und das kostet 300 Euro. Wir haben auch schon angefangen, darüber abzustimmen, soweit ich weiß, und das fast erreicht, meine ich. Also vielleicht nochmal kurze Erläuterung. Ich habe derzeit so ein ganz einfaches Gerät hier stehen, der einfach Streifen macht und das ist halt nicht datenschutzkonform und da würde ich dem gerne nachkommen und habe da halt mal ein paar Angebote eingeholt, die liegen im Bereich ca. 300 Euro. Also ich frage jetzt einfach mal von oben nach unten ab oder ich sag einfach mal so, wer dagegen ist, dieses Ding zu kaufen, der möge jetzt sprechen. Ich bin nicht dagegen. Darf ich dir alles schicken, was ich habe, dann zum Vernichten? Wenn du dann mitkommst und das vernichtest, sehr gerne. Okay. Gut, also... Kriegst du auch einen Kaffee oder sowas? Sehe ich das richtig, dass alle dafür sind, ja? Also wir suchen jetzt einen Crosscut-Aktenvernichter. So ein Schredder-Reiswolf. Die gibt's aber auch schon für deutlich günstiger. Okay, gerne her damit. Okay, also von mir aus können wir das als Maximalbudget machen, aber ich würde gerne da... noch mal ein bisschen nachgucken. Also, weil ich glaube, 300 Euro ist ein bisschen Obergrenze. dass Billiger gucken sollte danach immer noch drin sein. Ja, ja, genau. Also ich würde dem erstmal so zustimmen, aber würde bitten darum, dass wir nochmal kurz wenigstens 24 Stunden innehalten, damit du dich da mal eben nach Angeboten suchen kann für günstigeres. Absolut. Das war jetzt so das Erste. Wir hatten mal im Staples geguckt, da haben wir eine 20% Rabattkarte, die würde nochmal runtergehen. Und wenn es dann noch was Günstigeres gibt, auf jeden Fall her damit. Okay, ich habe das jetzt so umgeschrieben, dass da steht, als Maximalbudget werden 300 Euro angesetzt. Möge jemand von euch vielleicht im Protokoll rumschreiben, damit ich das nicht gleichzeitig tun muss? Also dann quasi das Abstimmungsergebnis da eintragen? Ja. Danke. Dann kann die Steffi ja den zweiten Antrag auch vorstellen, weil der ist ja auch von ihr. Ja, der zweite Antrag ist entstanden in Frankfurt. Da hat der Jörg mich auf die glorreiche Idee gebracht, dass es sehr sinnvoll wäre, wenn die Schatzmeisterei einen Laptop hätte, welches man dann auch speziell von der Festplatte her verschlüsseln könnte. Und ich fand das sehr sinnvoll, einmal aus Datenschutzgründen und aus dem anderen, dass man dann bei einem Schatzmeisterwechsel eben das übergeben kann und das für den neuen Schatzmeister viel einfacher ist, weil man kann dann viele How-Tos damit direkt reinpacken und Zugang zur Software und all diese Dinge sind dann alle direkt da. Das wäre, glaube ich, für die Nachfolge immer sehr viel einfacher. Ja, würde ich gerne was zu sagen. Also ich halt, ist zwar für sinnvoll, da was aufzusetzen, allerdings glaube ich, dass wir mit einer externen Festplatte einfach eine ganze Ecke günstiger und kommen, auch flexibler. Damit können wir alles, was du da eigentlich forderst, auch machen und sind aber nicht da an die restliche Hardware gebunden. Also eine externe Festplatte kann man eben nämlich auch mal mitnehmen und an einem anderen Rechner benutzen, wenn der Laptop jetzt kaputt gehen sollte, dann ist es ein großer Akt, da irgendwie die Daten wieder rauszubekommen und zu kopieren und so weiter. Deswegen fände ich es eigentlich günstiger, wenn wir da eine einzelne Festplatte aufnehmen, die mit TrueCrypt ordentlich verschlüsseln und da auch halt auch alle Daten, Datenbanken und was nicht alles ablegen. Dann hast du halt nur nicht den Zugang, jetzt VPN und den direkten Sage-Zugang. Warum? Das sehe ich nicht. Das ist unter Windows echt ein Krampf. Also da gibt's fertige Skripte für, die für macOS, Linux und Windows mit einem Klick einzurichten sind. Also das ist wirklich nicht so eine schwierige Sache, ein VPN bereitzustellen. Die temporären Dateien liegen dann auch wieder auf dem unverschlüsselten C, wenn's Windows ist, ne? Ja, gut, der Speicher wird auch unverschlüsselt sein, den kannst du auch auslesen. Das hast du immer irgendwo ein Problem. Aber ansonsten kann man das auch als bootfähiges Betriebssystem halt auch machen. Ja, Lebrink mal wollte was sagen. Sehe ich das richtig, dass dann aktuell die Daten auf einem unverschlüsselten Rechner irgendwo rumliegen? Nein, wir haben alles verschlüsselt. Wir haben nur TrueCrypt Container und keine dedicated Hardware, was auch immer. Ach so, ich dachte schon. Ich dachte, die wichtigen Daten liegen doch eh auf dem Sage, das nicht hier lokal gespeichert ist, oder? So ist es. Aber es gibt ja noch ein bisschen mehr als Sage. Okay, was machen wir jetzt mit dem Antrag? Einigen wir auf eine externe Festplatte, sagen wir, wir wollen den Rechner behalten. Ich hätte das gerne in irgendeine Richtung. Ich würde mich auch persönlich für die externe Festplatte aussprechen, einfach weil das finanziell wieder eine ganz andere Sache ist und einfach doch praktischer ist. Weil gesagt, die kann man letztendlich auch mit dem System komplett ausstatten etc. Das sehe ich jetzt auch nicht als Problem. Das zwingt aber auch jeden Schatzmeister zu, einen Laptop zu haben, weil wenn du unterwegs bist zu so einem Verwaltungstreffen, dann brauchst du einen Rechner. Brauchst du den nicht eh? Wohl nicht, nee. Ja, aber ob du jetzt zu Hause einen Rechner stehen hast und das da machst oder den auch mitnehmen kannst, ist schon ein Unterschied. Das stimmt. Ich meine, Steffi hat auch nicht ihren Rechner mitgenommen, glaube ich, ne? Nee, mein Rechner, der stand zu Hause. Ich habe Glück, dass mein Mann zwei Stück hat und davon durfte ich einen mitnehmen. Ja, dann, aber wenn das jetzt für Steffi aktuell kein Problem ist, dann wäre das so eine Frage, wie das beim nächsten Vorstand, sagen wir mal, ist, weil jetzt für einen Tausender einen Laptop oder ein Gerät anzuschaffen, wisst ja eh, wie das ist mit den Dingern, ne? In einem halben Jahr sind die nichts mehr wert, etc. Und wenn es dann akut werden sollte, dann könnte man das ja neu einbringen. Aber wenn Steffi das aktuell halt jetzt so geht, sehe ich auch die Notwendigkeit dann nicht. Ja, also die Teile teilen so schnell, das ist einfach, ja. Also wenn wirklich ein akuter Bedarf ist, okay, kann man drüber reden, ja. Aber auf Vorrat, also die Begründung, dann kann man das anderen Schatzmeistern weitergeben, halte ich bei einer Laptop-gebundenen Lösung einfach für abwegig, weil wir wechseln im Jahresturnus unseren Vorstand und dahin will keiner mehr mit diesem Laptop arbeiten. Ne? Also ich meine, der Laptop muss ja jetzt nicht zaubern und fliegen können, der ist nicht für einen Grafiker, das ist einfach ziemlich stupide, einfache Programme, die darauf nur laufen müssen. Und die kriegst du auch mit Rechnern hin, die jetzt schon 5 Jahre alt sind. Also so ist es ja jetzt mal nicht. Und ich denke, die Steffi musste ihren Rechner eben zu Hause lassen, weil es ein fester Rechner ist. Und dadurch konnte sie, als sie in Frankfurt war, nicht so arbeiten, wie sie das gerne getan hätte, als wenn sie ihn mitnehmen könnte. Also ist der Fall, dass Steffi diesen Rechner hätte gebraucht, eigentlich schon eingetreten. Und wir haben sie ja auch noch ein bisschen, die Steffi. Ja, dann würde ich aber trotzdem, dann kann man sich aber auch einen Laptop für 400 oder so holen. Da müssen wir nicht 1.000 dafür ausgeben. Auch da bin ich für alles offen. Das waren jetzt erstmal so Vorschläge, die ich da mit Jörg und Carsten, die wir uns angeschaut haben. Ich bin da kein Hardware-Experte, mache da gerne andere Vorschläge. Davon abgesehen denke ich, wenn wir sagen, ja, wir machen die Anschaffung dann, wenn wir das brauchen, und dann müssen wir erst, sobald es losgeht, irgendwie gucken, dass wir die Hardware bekommen. Wenn das dann so ist wie mit unseren Handys, das hat dann ja auch 2 Wochen gedauert oder so, und in der Zeit kann die Person sich dann nicht ordentlich einarbeiten und muss dann immer bei Steffi nach unten in den Keller kommen und dann da sich einarbeiten lassen, falls Steffi das nächstes Jahr nicht mehr ist. Das sind halt irgendwie so Sachen, wo ich denke, wenn es jetzt schon notwendig ist, dann sollten wir uns halt schon daran begeben. Ja, und das sind auch Dinge, die jetzt mit der Einarbeitung des Finanzteams zu tun haben. Wenn ich da noch den einen oder anderen mit einer Sage-Lizenz ausstatten möchte, der uns dann beim Buchen hilft, kann ich schwierig meinen Rechner mitschleppen, um dann irgendwie mal was zu zeigen. Ja. Gibt es noch Meinungen aus dem Zuschauerraum, würde ich gerne mal wissen. Zuhörer. Ihr dürft einfach nach oben kommen, wenn ihr direkt schiebt. Also mich würde interessieren, wo da der Datenschutz bleibt, wenn die Steffi dann wirklich den Lappy von ihrem Mann nimmt. Also ich wäre schon dafür, dass da was Vernünftiges angeschafft wird, damit der wirklich nur für interne Piraterie genutzt wird. Ja, also wenn wir eine Festplatte haben, die vollständig verschlüsselt ist, wenn wir die temporären Verzeichnisse und die Software auf diesem auf der Festplatte auch schon so konfiguriert ist, dann ist das total unerheblich. Also machst den Rechner aus, der temporäre Speicher, also der RAM ist weg und das war's. Da kommst du auch nicht mehr an irgendwelche Daten ran. Also Datensicherheit ist da nicht unbedingt ein ausschlaggebendes Argument. Aber auch die Mobilität. Also in Zukunft sind die Laptops meines Mannes da auch sehr eingeschränkt. Der eine pfeift quasi auf dem letzten Loch, den möchte ich ungern nochmal mitnehmen. Der Jörg hat das mitgekriegt, ich hatte da einige Probleme. Also ich will jetzt nicht betteln, ich habe einen super Rechner hier in meinem Büro im Keller stehen, aber wenn ich denn mal unterwegs bin, habe ich dann halt nichts. Der Bertram, bitte. Ja, ich würde auch die Lösung mit der Festplatte anstreben, weil die man kann ein paar alte, billige Asus-Laptops umbauen, die nichts mehr wert sind und da so ein Teil anschließen. Also da gibt es also kreative Lösungen, die ganz wenig Geld kosten. Haben wir auch in Aachen bei uns im Büro 2 Stück und das kostet gar nichts. Also ich könnte auch damit leben, wenn wir sagen, wir nehmen halt keinen teuren Rechner, sondern halt einen, der einfach funktioniert. Und wir nehmen dazu die externe Festplatte, weil es auch immer gut ist, wenn wir das Ganze irgendwie so gesichert haben, dass wir es dann doppelt haben, meinetwegen. Aber also, dass die Steffi da mobil ist, das finde ich einfach unabdingbar. Nee, habe ich auch nichts dagegen. Finde ich auch okay. Ich würde vorschlagen, diesen Antrag auf Wiedervorlage zu machen. Dass wir sagen, es werden halt, also ihr entscheidet euch dafür, was auch immer ihr braucht. Und beim nächsten Mal sagt ihr dann, okay, wir haben uns jetzt dieses und jenes ausgesucht und wir stimmen konkret darüber ab. Was haltet ihr davon? Finde ich gut. Finde ich auch gut. Ja. Dann bin ich sehr froh und dann bedanke ich mich für die Diskussion. Dann gehen wir weiter zu Kaution für die Saalmiete für den Rheinlandtag. Ist irgendjemand, ach, der Antragsteller ist der Alex. Ist der Alex da? Ja, also ich habe das ja im Grunde genommen nur gemacht, weil das gerade irgendwie über Twitter hochkochte und ich zufälligerweise gerade meinen Client anhatte. Also es geht darum, dass die Piraten im Poolheim, wenn ich mich nicht irre, genau, da war's, halt den Rheinlandtag veranstalten möchten. Das ist eine Veranstaltung im Januar. Dafür bekommen die diese Hallenkomplex in Pulheim, den sie halt auch uns für die Aufstellungsversammlung angeboten hatten, wohl gratis. Lediglich eine Kaution ist zu hinterlegen. Und ja, dieser Antrag beschäftigt sich halt mit der Kaution, sodass halt dafür ein Budget da ist. Weil Dinge mit so einer Kaution ist ja natürlich auch, es könnte sein, dass wir die halt nicht zurückbekommen, weil irgendwelche Schäden da sind. Okay, so wie ich das sehe, ist der Antrag ja auch schon angenommen. Dann gibt es da eigentlich, glaube ich, keinen weiteren Diskussionsbedarf. So, dann gehen wir weiter zu den Stempeln. Das ist auch der Alex. Ist eigentlich alles Umlaufbeschluss. Ich weiß nicht, wie es hier alle einzeln durchgehen. Ich kann ja nicht so was sagen. Mit den Stempeln ist nämlich, da steht, ach so, die Steffi hat den komplett angenommen, oder was? Genau, also das ist ein Antrag unter 250 Euro aus dem Landesbudget und da kann Steffi und ein weiteres Vorstandsmitglied da das bescheiden. Ja gut, wenn der angenommen ist, die anderen sind ja alle durch, wie ich sehe. Was haben wir hier? Das ist auch durch. Wo ist denn der erste, der nicht durch ist? Ach, die wir reinkopiert haben jetzt. So, dann haben wir das Ticket 65775. Und da war ja der Goxi auch gerade schon da und der kann seinen Antrag gerne mal vorstellen. Beendigung des Bestrebens eines Aufbaus einer Landesgeschäftsstelle in Düsseldorf. Ja. Ich find's, um es mit einem Wort zu sagen, scheiße, dass ihr euch auf Düsseldorf festgelegt habt und den Beschluss einer Landesmitgliederversammlung ignorieren wollt. Kannst du bitte mal den Beschluss zitieren, auf den du dich jetzt gerade stützt? Weil du wirfst uns ja hier gerade was vor mit ziemlich deutlichen Worten. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe nichts mitbekommen davon. Ja, geht mir nämlich genauso. Deswegen würde ich das ganz gerne mal zitatfähig haben jetzt. Auf der Landesmitgliederversammlung. Nein, das nicht. Der Beschluss, den kenne ich. Aber das, was du uns gerade vorgeworfen hast, das kenne ich nicht. Indem wir beschlossen haben, dass wir uns auf Düsseldorf festlegen. Genau, darum geht's. Da war letzte Mal die Rede von und. Gab's dazu einen Beschluss? Nein. So, warum sagst du dann, dass wir uns dafür ausgesprochen hätten? Wir haben gar nichts ausgesprochen. Ihr habt letzte Mal euch dafür ausgesprochen, die Landesmitglieder. Nein, haben wir nicht. Wenn wir uns für etwas aussprechen, haben wir einen Beschluss. Es gab keinen Beschluss zu irgendetwas in dieser Richtung. Wir haben gesagt, dass wir das mit dem Liquid Feedback mit den Satelliten verfolgen wollen und dass wir da nicht so viele von machen wollen und dass wir festlegen müssen, in welchen Städten wir das dann anfangen wollen. Es wurde, glaube ich, auch mal das Wort Düsseldorf erwähnt, aber es wurde nichts beschlossen in der Art. Ja, dann ziehe ich meinen Wortbeschluss zurück. Also der Vorstand kennt den Beschluss des Landesparteitags und wir fühlen uns auch daran gebunden. Schließlich sagt Paragraph 6b Absatz 2 Landessatzung ganz klar, dass wir auch an die Beschlüsse unserer Organe und dazu gehört nun mal auch der Landesparteitag gebunden sind und das sehen wir natürlich auch so. Gut, ja, dann. Es hörte sich aber immer so an, als ob ihr unbedingt nach Düsseldorf wollt. Nee. Also, worüber wir das letzte Mal diskutiert haben, waren, dass wir vor allen Dingen halt auch dezentrale Lagerstätten haben möchten, weil wir halt sehen, dass wir zunehmend immer mehr Materialien haben. Und dann spricht natürlich auch nichts dagegen, dass an dem Lager vielleicht auch noch irgendwie ein Anlaufpunkt wie ein Büro oder sowas ist. Darum ging's. Ja, es ist aber im Volke, wenn ich es mal so nennen darf, etwas anders angekommen. Na, da kann ich nichts für. Auch bei mir und ich höre hier jedes Mal zu. Ja, also da muss ich halt wirklich sagen, wenn es keinen Beschluss dazu gab, dann ist es halt auch, also schön, dass es beim Volker anders ankommt, aber vielleicht kann man dann auch ein bisschen verstehen, dass wir dann auch manchmal uns auf den Fuß getreten fühlen, wenn wir sowas in unserem Postfach haben und das vorgeworfen bekommen und wir uns dann fragen, habe ich jetzt was falsch gemacht? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Wann ist das passiert? Also da müsst ihr dann halt, vielleicht hätte auch eine kurze Anfrage gereicht, bevor dann halt direkt so ein Wind im Volke gemacht wird. Nee, der Wind wird nicht im Volke gemacht, sondern vom Volke. Also ich darf dem Goxi auch widersprechen. Ich habe es ja auch mitverfolgt bei der letzten Vorstandssitzung und da gab es definitiv keine Festlegung auf Düsseldorf und von daher sollte dieser Antrag einfach zurückgezogen werden. Gut, was ich glaube ich letztes Mal gesagt habe, ist, dass ich hier Düsseldorf schön fände, weil laut Satzung der Landesverband in Düsseldorf sitzt, würde halt in Düsseldorf auch die Vertretung Sinn machen, weil dann auch meine Adresse in Düsseldorf da wäre, wo halt der Landesverband seinen Sitz hat. Also ich entsinne mich auch noch ganz gut an die Diskussion damals in Soest und da ging es halt einfach auch vor allem darum, dass da wurde ein Antrag eingereicht, dass Düsseldorf die einzige Landesgeschäftsstelle sein sollte und da wir damals noch überhaupt nicht daran gedacht haben, dass wir in irgendwelchen Landtagen sitzen oder so, war allein die Idee, dass wir eine Landesgeschäftsstelle haben, hanebüchen, weil wir da überhaupt nicht genug Geld für hatten und zum anderen fühlten sich eben auch sehr viele Leute auf den Fuß getreten, weil sie sagten, warum gerade Düsseldorf? Und bevor wir uns gegen so einen Beschluss aussprechen und das Ganze auch nochmal nach Düsseldorf holen, da ist, glaube ich, auch noch ein bisschen Zeit zwischen und da ist auch noch viel Diskussion zwischen, aber das steht im Moment so noch gar nicht zur Debatte. Ja, so, und da der Antrag ja zurückgezogen ist, oder möchte noch jemand was sagen? Ja, auf den Landesparteitag hatte Carsten, glaube ich, auch für mich mit auch Gründe genannt, warum wir gegen den Antrag auf dem Landesparteitag sind, weil der sagte, glaube ich, was mit für eine Einrichtung einer Geschäftsstelle in Düsseldorf. Das klang so wie jetzt sofort. Und ein Grund war halt wirklich, wir haben das Geld überhaupt nicht und da fehlt ein Konzept. Einfach nur eine Geschäftsstelle für eine Geschäftsstelle wegen ist halt ein bisschen wenig. Es fehlte damals einfach die Notwendigkeit auch. Ja, heutzutage brauchen wir einen Unterstand für Drucker, Aktenvernichter. Rechenschaftsberichte. Ja, die bitte nicht vernichten. Ist schön, dass ihr das wisst und zur Kenntnis nehmt. Übrigens habe ich meinen Antrag förmlich noch nicht zurückgezogen, was ich hiermit tue. Vielen Dank. Das freut uns sehr und da werden wir auch noch gut drüber diskutieren, wie und wo dann sowas stattfindet. So, dann würde ich sagen, Antrag 2, den kannst du ja auch vorstellen. Du bist da auch mit dabei, ne? Es geht dabei um die Kostenexplosion zu meiner Zagen. Und wenn ich mal wieder so sagen darf, das Volk möchte gerne informiert sein, wo wir in Sachen Kosten LPT 13.1 mittlerweile stehen. Könntest du das mit der Explosion etwas genauer erläutern? Geplant waren irgendwie 2.500 Euro, glaube ich, und da sind wir mittlerweile weit drüber hinaus. Also wir hatten das geplant in der ersten Sitzung und wir haben das dann auch nochmal erhöht. Müsste aber auch allgemein bekannt sein. Ja, und wöchentlich kommen neue Hiobsbotschaften und neue Kostenpunkte dazu. Die da wären? Jetzt Internetleitung, Erhöhung der Mietkosten und so weiter. Shuttlebusse und so weiter. Und das ist nicht mehr nachvollziehbar, in welche Höhe sich mittlerweile die Kosten belaufen. Also ich glaube, ich habe jetzt noch nichts gehört, was in der Kalkulation nicht berücksichtigt war. Alex, weißt du da irgendwas? Ja, also das Einzige, was halt angefallen ist, ist die Kosten, die nachträglich halt offengelegt worden sind, weswegen wir halt auch nochmal den Nachbeschluss gemacht haben, dass halt der eine Tag uns nicht kostenfrei zur Verfügung steht. Und ansonsten sind das alles Kosten, die zumindest bei meiner Überlegung alle mit drin waren. Das sind halt Kosten für die Presseverpflegung, Kosten für Übernachtung von Leuten, die helfen, ja, weil wir das halt immer machen. Insofern die Kosten sind natürlich höher als das, was in dem Angebot drin steht, weil wir natürlich nicht nur die Halle haben wollen, sondern wir wollen halt eine Veranstaltung auch machen. Und wir haben aber das Angebot bekommen für eine Halle und nicht für eine komplette Veranstaltung. Und dementsprechend sind natürlich da zusätzliche Kosten für die Veranstaltung noch notwendig. Und die fallen an, egal wo und egal wie, die sind immer angefallen. Und also wir haben Kosten jetzt für zum Beispiel die Unterbringung von Helfern, die dort die Technik, Akkreditierung, Versammlungsleitung und so weiter betreuen. Also das kommt einfach dazu. Das sind Kosten, die wir auch sonst immer getragen haben. Können wir denn so ungefähr absehen, wann wir wissen, wie viele Kosten das jetzt so insgesamt sind? Ja, also der Andreas wird diese Sachen jetzt zusammenstellen. Er wird dazu eine Excel-Liste oder sowas aufmachen, wo er die Punkte alle sammelt und das wird er dann auch veröffentlichen. Da überlegen wir gerade noch, wie wir das am günstigsten machen, sodass da halt jeder auch zumindest lesen kann, wie sich gerade die Kosten belaufen, welche Rechnungen anstehen und so weiter. Und Ja, aber ich habe jetzt auch keinen konkreten Überblick, was jetzt genau in Einzelpositionen da bereits mit einem genauen Betrag benannt ist. Also ich glaube, den Antragstellern geht es hauptsächlich darum, jetzt mal eine konkrete Zahl zu erfahren. Als konkretes Beispiel, was nicht berücksichtigt wurde, ist zum Beispiel der Aufbautag. In den aktuellen Planungspads ist da 500 Euro benannt, aber auf der Wiki-Seite Bewerbung stand 0 Euro inklusive. Ja, steht immer noch. Das ist, ja, du hast recht. Das ist halt dieser Punkt, wegen dem es halt auch einen Nachbeschluss des Vorstands gab. Das sind halt diese 2000 Euro insgesamt, die halt an Mehrkosten auf uns zukommen. Ja, das ist halt nachbeschlossen worden durch den Vorstand. Also wir haben uns das nochmal uns zusammengesetzt, haben geguckt, okay, diese Kosten sind jetzt neu reingekommen. Wie verhalten wir uns? Stehen wir weiterhin zu unserer Aussage, die Aufstellungsversammlung in meiner Tagen zu machen, obwohl wir jetzt sehen, aha, hier gibt es diesen weiteren Kostenfaktor, der vorher nicht berücksichtigt wurde, und haben uns dafür ausgesprochen. Wie gesagt, wir bitten halt darum, dass die Kosten da nochmal veröffentlicht werden und eine genaue Rechnung, wo wir jetzt aktuell stehen. Ja, habe ich ja gerade gesagt, dass da gerade was in Vorbereitung ist, und das wird dann auch veröffentlicht. Aber eins ist klar, und das möchte ich auch an dieser Stelle feststellen, mit einem Angebot für eine Halle ist halt eine Veranstaltung noch längst nicht finanziell abgedeckt. Also das ist gang und gäbe bei jedem Parteitag gewesen, dass die Kosten auch weiter darüber hinausgehen. Du bist selber Mitglied in der AG Technik, auch für die Technik werden wir diesmal wieder Sachen anschaffen, ja. Und das geht natürlich auch im Weiteren irgendwo dann auch ins Budget dieses Landesparteitags oder der Aufstellungsversammlung, viel besser gesagt, mit ein. Ja? Also das sind auch Kosten, die wir haben werden, weil wir halt eine Versammlung haben in Größenordnung. Ja, das mir ist vollständig klar, dass die Veranstaltung mehr kostet als nur die Halle. Genau. Also aber die ganzen Positionen, die da anfallen, die werden dann halt auch in dieser Excel-Tabelle zusammengefasst und auch veröffentlicht. Genauer Termin, spätestens wann liegt das vor? Boah, keine Ahnung, ich treffe den Andreas am Samstag nochmal, da gibt es eine Kreismitgliederversammlung im Märkischen Kreis, da werde ich die Akkreditierung durchführen. Und da werde ich dann auch nochmal nachhaken, wie weit der Stand der Dinge ist. Ich werde auch morgen nochmal mit dem Märkischen Kreis telefonieren, weil es da halt auch Positionen gibt, wie zum Beispiel die Brandwache, wo halt sich für mich die Frage stellt, ob wir das nicht auch quasi in-house machen können. Ansonsten müssen wir halt extern die Leute da nehmen. Das gleiche ist mit Veranstaltungsmanager oder wie das sich nennt. Da ist halt auch die Frage, können wir das, wenn wir selber jemanden dafür haben, übernehmen, also wir kriegen eine Einweisung, dann würden uns halt auch Personalkosten, die andernfalls anfallen, nicht entstehen. Ja? Aber das sind alles Sachen, die müssen wir jetzt noch klären. Das heißt, da liegen eventuell Kosten an, aber sie müssen nicht anfallen. Das Gleiche ist dann auch für die für Betreuung von Kindern. Ja, da haben wir halt eine ungefähre Größenordnung. Ja, 30 Euro ungefähr werden die Stundenkosten sein. Und wir rechnen halt mit 20 Stunden bei dieser Aufstellungsversammlung, wo wir das halt in Anspruch nehmen müssen, werden wahrscheinlich auch zwei wenigstens ausgebildete Erzieher da halt auch haben müssen. Also das sind alles so Kosten, die auf einen zukommen, wenn man halt bestimmte Leistungen anbietet. Wir denken auch drüber nach, Gebärdensprachendolmetscher für diesen Aufstellungsparteitag zu organisieren. Da habe ich jetzt Angebote angefangen einzuholen. Da werden auch noch mal einiges an Kosten auf uns zukommen. Das sind halt alles so Sachen. Abschließend können wir noch gar keine Zahl nennen, weil halt verschiedene Dienste noch nicht ganz klar sind, ob wir die auf dem einen oder anderen Weg halt beziehen. Was ist denn aktuell für ein Budget beschlossen? Also beschlossen haben wir bisher noch gar kein Budget komplett, soweit ich mich entsinnen kann. So ein Daumenbudget würde ich erstmal so sagen, so um die 7.000 Euro ist das, was ich so angepeilt habe. Und in dem Rahmen möchte ich mich eigentlich gerne bewegen. Und ja, da müssen wir gucken, wie wir das einhalten können. Ja, dann würde ich gerne nochmal aus Zeile 450 zitieren. Außerdem bitten wir, die Verträge offenzulegen und die Kosten eines Rücktrittes von eventuell bereits beschlossenen Verträgen zu veröffentlichen. Okay, den Vertrag, den haben wir noch nicht vorliegen. Deswegen werde ich morgen auch mit der Verwaltung im Märkischen Kreis auch telefonieren. Die haben halt den Habitus, dass man die Verträge erst 6 Wochen vor der Veranstaltung dem Veranstalter zukommen lässt. Das ist allerdings ein Zustand, den ich nicht besonders gut finde, und da werde ich halt auch gucken, dass wir da den Vertrag eher bekommen, und wenn wir den haben, dann werde ich den auch veröffentlichen. Soweit das machbar ist von Seiten der Stadt, aber ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte. Also kann sein, dass wir ein paar Stellen schwärzen müssen, wo Namen genannt werden oder so. Ja, ja, ist ja verständlich. Aber ihr würdet euch selber einen großen Gefallen damit tun, stetig die Basis auf dem Laufenden zu halten, was es jetzt kostet. Weil in der Basis gehen diverse Summen um, ich möchte jetzt hier keine nennen, von 3.000 bis 15.000 Euro, und die Basis wird da langsam unruhig, wenn die Kosten weiter explodieren. Also jeder in der Basis kann sich jederzeit an den Planungen gerne mit beteiligen, und da wird jeder in der Basis auch ein gutes Gefühl bekommen, wie die Kostenlage in etwa ist und was für Kosten anfallen könnten. Und ja, da der Vorstand mich beauftragt hat, diese Sachen hier auch von Seiten des Vorstands mit zu betreuen, kann sich die Basis auch gerne an mich wenden, und dann werde ich der Basis auch gerne antworten, wie die Sache aussieht, soweit ich das zu dem Zeitpunkt schon kann. Also habe ich dich jetzt richtig verstanden, nur wer sich beteiligt, erfährt, wie viel bezahlt werden muss? Nein, das hast du falsch verstanden, natürlich. Das hat er ja auch nicht gesagt, wenn du möchtest, kannst du ihn anrufen, und dann sagt er dir, soweit er das weiß. Er sagt aber, wenn du dich an der Planung beteiligst, bist du natürlich immer direkt mit dran. So ist es. Ich bin da nicht in der Planung beteiligt, aber ich höre im Raum meiner Zagen zu, ich höre bei AG-Technik mit und so weiter, und selbst ich blicke da irgendwie schon nicht mehr durch. Also wir haben ja eben schon gesagt, wir werden gucken, dass wir diese Aufstellung von den Finanzen möglichst früh machen. Und das ist halt eben auch in unserem Interesse, dass wir das so früh wie möglich offenlegen, damit ihr auch alle ein gutes Gefühl habt und vor allem auch, damit wir ein gutes Gefühl haben, weil wir müssen das Ganze ja verantworten. Und sobald es möglich sein wird, dass wir wissen, wie die Kosten aussehen, werden die offengelegt. Und wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, dass ihr da unsicher seid, dann finde ich das gut, dass ihr so einen Antrag einreicht und wir in diese Diskussion kommen. Und ansonsten kann ich halt euch nur bekräftigen, auch dann zwischendurch den Alex mal kurz zu fragen und das dann weiterzutragen an die Leute, wo ihr denkt, das wäre unangenehm. Ja, Statement bekommen. Den Antrag werde ich allerdings nicht zurückziehen. Ja, das kannst du ja entscheiden, wie du möchtest. So, dann, wenn das ein Antrag ist, müssen wir dann ja wahrscheinlich irgendwas dazu entscheiden. Ja, genau. Gut, können wir dazu Auskunft geben? Also ich würde sagen, wir können halt sagen, dass der Landesvorstand frühestmöglich die Kosten offenlegt. Weil gerade ist es uns nicht möglich. Wenn ihr sagt, die voraussichtlichen Kosten, dann können wir euch sagen, es wird unter 7.000 Euro liegen, hoffen wir, oder so im 7.000-Euro-Bereich. Aber ansonsten weiß ich nicht, wie wir das gut abstimmen sollen. Ich würde vorschlagen, ihr vertagt den Antrag oder packt ihn auf Wiedervorlage, dass wir dann in 2 Wochen wieder darüber sprechen, ob es dann die Zahlen gibt. Das klingt ganz gut, oder? Was sagt der Rest? Also in dem Antrag stehen ja auch so Sachen drin wie Rücktrittsmöglichkeiten, was scheinbar ein sehr, sehr wichtiger Punkt in diesem Antrag zu sein scheint, weil er in 2 Sätzen Erwähnung findet. Ob es die Möglichkeiten des Rücktritts gibt und wie viel die kosten, kann ich zurzeit nicht beantworten. Also weil ich es nicht weiß. Also sobald wir den Vertrag hier vorliegen haben, hast du ja gesagt, dann werden wir den ebenfalls veröffentlichen. Und dann kann man sich die entsprechenden Zahlen ja da ersehen. Genau. Das heißt, ich würde mal so vorschlagen, grundsätzlich können wir dem Antrag eigentlich zustimmen. Es steht keine Frist drin, bis wann wir das Ganze veröffentlichen müssen. Wir können vielleicht ergänzen, dass wir das, sobald uns die Informationen vorliegen, wir das veröffentlichen. Ich würde vorschlagen, vielleicht entsprechend auf der Wiki-Seite, da wird ja wohl scheinbar des Öfteren mal nachgeschaut, dass wir da eine Aufstellung reinpacken und der Andreas einfach, sobald er von irgendwelchen Kosten erfährt, da dann auch einen Zirkelbetrag eintragen kann. Also niemand wird ihn da auf 10 Euro festnageln. Genauestmögliche Schätzung und ich glaube, dann haben wir dem Antrag Genüge getan. Da sieht das jemand anders. Ja, sehe ich genauso. Ja, ich wollte das jetzt nicht bis auf jeden Cent genau wissen. Bis auf 1000 Euro wird mir ja auch reichen. Ja, ist doch perfekt. Dann nehmen wir das so auf. Und dann würde ich sagen, stimmen wir mal eben darüber ab. Jo, ist irgendjemand gegen diesen Antrag? Gut, dann würde ich jetzt sagen, ihr habt dreimal ein- und ausgeatmet, das ist dann einstimmig angenommen. Falls ich keiner enthalten möchte. Stimmt, ich vergesse das immer zu fragen. Also wenn ihr euch enthalten wollt, dann müsst ihr auch reinschreien, ja? So, dann habt ihr noch die Bundeskiste. Dann der Goxi nochmal, bitte. Ja, ich mache heute den Troll. Quatsch, ich bitte euch, völlig okay. Ich bitte euch, die Bundeskiste nicht umzusetzen. Ich habe hier unten schon drunter geschrieben. Also wir haben es gesehen in Frankfurt am Verwaltungstreffen. Der Jörg, Steffi und ich waren uns eigentlich, ich möchte sagen, einig, dass wir das in NRW nicht umsetzen wollen würden. Aber diese Entscheidung hat keinen Einfluss auf die Entscheidung, die der Bund getroffen hat, das doch zu machen. Wir können nur euch davor beschützen, nicht den Rest des Bundes. Will ich auch gar nicht. Kann der Bund, Carsten, auch über NRW-Mitglieder sowas machen lassen an uns vorbei, wenn wir sagen, wir wollen das nicht? Mm-mm. So also quasi da, auf Bundesebene? Nee, da war, also wie ich das verstanden habe, der Tenor, dass wenn ein Bundesland das nicht will, dann wird es halt nicht gemacht. Man hat sowieso keinen Zweck im Moment dafür. Man macht einfach mal was so auf, ja, dann hat man was, nur weil die, ich glaube, in... Wie heißt das, Mecklenburg-Vorpommern, die haben, glaube ich, die ständige Mitgliederversammlung, die brauchen das und die Berliner brauchen das irgendwie für irgendwie was und nur für die wird es eigentlich geschrieben und dann hat man das wohl mal auf ganz Bundesgebiet auszudehnen, aber wir wollen es nicht. Zumindest das, was wir da gesehen haben, wollen wir es nicht. Wir bräuchten es auch gar nicht, weil unsere Qualität der Daten einfach nicht so schlecht ist, wie die anderen das haben. Wir haben keine Katzen als Mitglieder. Das ist so dumm. Kurze Erklärung zur Bundeskiste. So wie ich es verstanden habe, erstmal haben wir gar nichts verstanden, weil es wurde eine Lösung präsentiert, für die niemand das Problem kannte. Auf genauere Nachfrage ging es halt um Verifizierung für eine eventuelle dauerhafte Mitgliederversammlung, für eine Gewährleistung, dass halt keine Katzen im Liquid-Feedback abstimmen und dergleichen ähnliches. Soll in einem Turnus, der festzulegen ist, von Landesverband zu Landesverband. Vorschlag war in dem Fall 444 Tage. Eine Verifizierung stattfinden, sprich diverse Verifizierungsveranstaltungen, durchgeführt von benannten Verifizierungsparaten, wo man sich halt einfindet und ausweist. In der Tat soll dann nur zur Kenntnis genommen werden, Vorname, Nachname, Datum und Geburtsdatum und ob deutsche Staatsangehörigkeit ja oder nein. Es soll nichts dergleichen gespeichert werden, sondern nur das Datum der Verifizierung und wie viele Mitglieder verifiziert wurden und wer der Verifizierungspirat war. Okay, also da wir ja festgestellt haben, dass die Bundeskiste, dass wir die selber nicht wollen, bin ich dafür, den Antrag anzunehmen. Ist das jetzt richtig so, wie ich das gesagt habe, ne? Ja, ihn abzustimmen. Richtig. Dann würde ich sagen, wir stimmen diesen Antrag ab. Können wir den vielleicht namentlich abstimmen, weil ich halte den Antrag für einen wichtigen Antrag. Ja, total gerne. Okay, dann fange ich von oben an. Carsten. Ich stimme dem Antrag zu und lehne die Bundeskiste ab. Daniel. Ich auch. Dem schließe ich mich an. Jörg. Mau. Ich enthalte mich, weil ich noch nicht genau weiß, wie das da reinpasst mit was ablehnen, was jemand anders macht. Steffi? Ich enthalte mich an der Stelle auch. Nicht, weil ich den Antrag doof finde, sondern weil ich nicht weiß, ob wir das vielleicht nicht doch irgendwann mal brauchen könnten. Aber da steht ganz explizit drin für den nächsten Landesparteitag. Okay, dann kann ich dafür stimmen. Also da steht, der Landesvorstand möge die Verifizierung bis zu einer Mitgliederentscheidung auf dem Landesparteitag aussetzen. Ja, da bin ich auf jeden Fall dafür. Gut, ich bin auch dafür und dann bedanke ich mich für diesen Antrag. Dürfte ich hier kurz noch anmerken, dass ich es, obwohl viele dieser Namen natürlich sehr bekannt sind, generell bevorzugen würde, bei Anträgen Klarnamen zu lesen, falls man mal einen nicht kennt, um das rückzuverfolgen. Bei der Masse ist das jetzt vollkommen egal. Nur gerade bei so Finanzanträgen, wenn da so 3-4 Leute nur stehen und man nicht alle Nicknames kennt. Super, Daniel, dass du das sagst. Gerade bei Finanzanträgen bitte Klarnamen eintragen, weil ich möchte auch gern schon mal überprüfen, bei dem einen oder anderen, der mir nicht persönlich bekannt ist, was ja jetzt nicht mehr so viele sind, weil ich kenne ja schon ganz doll viele, aber ob denn da auch die Unterstützer Mitglieder sind. Es kam nämlich schon mal vor, dass dem nicht so war. Und es ist ja wichtig, dass wir auch wissen, dass das keine Katzen sind, die das beantragen. Ja, und ich muss ja auch einfach gucken, kommen die überhaupt aus dem Kreis? Also Antrag an die Basis, die Basis möge beschließen, bei jedem Finanzantrag und bei größeren Anträgen mit mehreren Unterstützern immer die Klarnamen einzufügen. Können wir das nicht in unsere Geschäftsordnung mit aufnehmen? Braucht ihr nicht, hat sich bald erledigt. Warum? Portal. Klarnamenspflicht. Ein Portal, da wirst du ja sehen, wer da anklickt und sagt, er unterstützt den Antrag. Katze! Ja, aber ich habe ja nicht nur Finanzanträge, wir haben ja noch ein paar andere Dinge. Ja, Katze. Katze möchte auch abstimmen. Nur wenn sie aus Berlin kommt. Aber in Nein. Finanzanträgen ist es halt wichtig. Genau, und die werden dadurch abgedeckt. Katze. Gut, dann haben wir diesen Antrag abgestimmt und ich finde das gut. Wenn niemand mehr was dazu sagen möchte, dann würde ich weitergehen. Ich fahre fort. Kommen wir zu sonstigen Anträgen. Jetzt ist der Chrissy-Antrag und also eigentlich finde ich, dass das ein toller Einstieg ist, diese 3 Anträge, die ihr schon vorbereitet habt und gestellt habt, weil um dem ein bisschen vorzubeugen, dass ihr euch schlecht informiert fühlt oder dass ihr das Gefühl habt, ihr wisst nicht, wo es lang geht oder vielleicht denkt ihr, wir machen dumme Sachen, würde ich gerne, oder was heißt würde ich, mache ich jetzt einfach an jedem 19. im Monat eine Sprechstunde im Mumble. Also es kann sein, dass dann ich auch andere Vorstandskollegen bitten werde, das mal für mich zu machen, wenn ich dann am 19. keine Zeit habe. Aber da würde ich mir wünschen, dass ihr mit Kritik und Lob und allem, was euch einfällt, dann kommt und dass wir dann einfach direkt darüber sprechen, damit dann Informationen auch so gut wie möglich weiterverbreitet werden können. Und ja, ich habe auch dann vor, immer einen von den 20 Piraten mitzunehmen. Und beim nächsten 19. November wird das dann der Daniel Düngel sein, der sich dazu entschlossen hat, das mit mir zu machen. Wenn noch mehr kommen, also mehr Vorstände oder mehr 20 Piraten, dann finde ich das gut. Und ansonsten möchte ich dem aber ein bisschen vorbeugen, dass ihr das Gefühl habt, ihr fühlt euch unterinformiert, weil das ist ein ganz schlimmes Gefühl und das kenne ich auch. Und ja, dementsprechend würde ich das gerne nochmal bewerben wollen. Ach ja, und eure Mitarbeit ist gefragt, weil ich habe halt nicht die Zeit, nach diesem 19. nochmal so viel aufzuschreiben und nachzuarbeiten und so. Und dementsprechend würde ich euch bitten, dass ihr das halt einmal vorbereitet und dass ihr das, wenn ihr das abgelegt haben wollt oder aufgenommen oder was auch immer, dass ihr das dann auch eigeninitiativ macht und ich dann halt einfach nur da bin, um mich löchern zu lassen. Und aber ich glaube, das kriegen wir hin, weil das ist ja dann, wenn sich das auf viele Hände und Köpfe verteilt, ist das doch eine ganz gute Sache. Ja, gute Idee. Du nennst es Vorstandssprechstunde, aber du bringst halt einen der 20 Piraten, also der Landtagsabgeordneten mit. Ich frage mich, ob du dann nicht vielleicht an der Zielsetzung vorbeischraubst, weil werden wahrscheinlich dann viele hinkommen wegen des Landtagsabgeordneten. Ja, das können die doch auch machen. Also ich finde sowieso, dass wir uns halt mehr vernetzen müssen, auch mit den Landtagsabgeordneten. Und das ist eben auch so ein Ziel. Also ich möchte, dass auf jeden Fall immer klar ist, dass ein Vorstand das veranstaltet. Und ich hätte am liebsten, dass auch ein Abgeordneter mit dabei ist, weil ich glaube, viele Punkte überschneiden sich auch. Und es wird dann wahrscheinlich auch so sein, dass ja, dass derjenige, der dann diese Sprechstunde mitmacht, auch informiert wird, was im Landtag so passiert. Und das ist schon so gezielt gewesen, dass ich gerne hätte, dass einer mit dabei ist, aber nicht muss. Also ich muss sagen, ich finde die Idee, so wie Christi das gesagt hat, klasse. Ich glaube auch nicht, dass an jedem 19. einer von den 20 Piraten dabei sein wird. Und wenn die Chrissy einverstanden ist, würde ich mich dem auch sehr, sehr gerne anschließen, weil ich ja auch schon mal das ein oder andere Mal darüber nachgedacht habe, sowas einzuführen, weil in meine Richtung kommen ja auch viele Fragen. Weiß nicht, ob wir das langfristig gemeinsam machen oder ob ich da nochmal eine extra Schatzmeister-Sprechstunde einlege, aber so finde ich das erstmal sehr gut. Also ich würde mich freuen, wenn du es einrichten könntest, auch da zu sein, weil ich halt auch denke, dass viele Sachen zu Finanzen kommen werden. Und da bin ich halt eben nicht immer so der Checker und da wäre das halt schon cool. Sehr gerne. So, und auch hier darf die Basis, wenn sie möchte, irgendwas dazu sagen oder auch nicht. Okay, oder auch nicht. Dann darf der Alex mal erzählen, was er sich alles so aufgeschrieben hat. Ja, also wir haben ja beim letzten Mal, das ist leider in dem Protokoll nicht besonders schön hervorgehoben, beschlossen, dass wir die Aufstellungsversammlung für Kreiswahlvorschläge zur Bundestagswahl 2013 nach der Aufstellungsversammlung zur Landesliste durchführen möchten. Es gab da diversen Unmut aus verschiedenen Regionen Nordrhein-Westfalens, wo Mitglieder bereits anderweitige Pläne hatten und dies begründet hatten, also vorgezogene Aufstellungsversammlungen halt vor der Aufstellungsversammlung zur Landesliste durchzuführen, mit dem Hintergrund, dass sich die Chancen für diese Personen, die dann zum Kreiswahlvorschlag werden, bei der Listenaufstellung verbessern würden. Was halt besonders halt für die Regionen, die nicht so urban sind, ein Vorteil wäre. Vor allen Dingen halt auch die Regionen am Rand von Nordrhein-Westfalen, wo die Leute halt nicht so sehr ins Land vernetzt sind, weil sie sehen halt ihre Chancen eher schlecht, wenn sie nicht vorher schon irgendwie ein Standing haben bei den Piraten im Landesverband oder zumindest mit einem gewissen Rückhalt auch auf der Aufstellungsversammlung zur Landesliste auftreten können. Dementsprechend wurde ich am Montag eingeladen zu einer Sitzung der Piraten in OWL, also Ostwestfalen-Lippe. Und da war das ein sehr intensives Gesprächsthema und ich habe denen halt zugesagt, dass ich das nochmal hier gerne in der Vorstandssitzung ansprechen werde. Und die zentralen Probleme, die ich halt an einer vorgezogenen Aufstellungsversammlung halt sehe, ist vor allen Dingen halt die Datenbeschaffung und Auswertung dieser Daten beim Bund, so dass wir halt auch die Einladungen und Akkreditierungslisten dann halt auch bereitstellen können, weil wir halt für jeden Termin, wo eine Aufstellungsversammlung da ist, halt immer auch die aktuellen Daten haben müssen. Und da würde ich gerne mal von Jörg und Carsten wissen, wie das Prozedere ist für die Datenbeschaffung beim Bund und wie lange das dauert, um da diese Daten zu bekommen und in welcher Art und Weise diese Daten dann zur Verfügung stehen würden, damit man dann die Wahlkreisaufteilung bei diesen Daten vornehmen kann. Im Prinzip müssen wir uns da erstmal drum kümmern, oder Jörg? Also ich habe nichts. Ja, im Grunde würde das für uns relativ schnell gehen, weil ich selber darauf Zugriff habe. Ich kann halt sagen, wie das für die anderen Fälle, für die muss dann halt immer ein entsprechender View eingerichtet werden, damit die das halt entsprechend die Mitglieder, die zwar in ihrem Landesverband wohnen, aber außerhalb in einem Landesverband Mitglied sind, auch entsprechend zu sehen sind, weil die ja auch eingeladen werden müssen. Und das ist halt ein Aufwand, den man einmal betreiben muss, damit man das dann hat. Und das muss man am besten irgendwie bei uns in irgendeinen Ablauf einbauen, damit wir das auch irgendwie strukturiert machen und nicht so zwischendurch, weil dann geht das A irgendwo schief und B kostet extrem viel Zeit und irgendwas anderes bleibt liegen. Aber wir können ja die Daten auch nicht in unserem Mitgliederportal importieren. Also diese Daten müssten dann parallel irgendwie verarbeitet werden, also aufgearbeitet werden. Das heißt, da muss auf jeden Fall, soweit es geht, halt automatisch, aber wahrscheinlich auch zum Teil manuell dann auch noch die Daten überprüft werden, ne? Ja. Okay. Dann eine weitere. Wir haben erstmal eine Wortmeldung. RTL Wettermann. Nö, keine scheinbar. Nö, doch keine. Okay, also gut, da müsste man also erstmal schauen, wie kann man die Daten verarbeiten. Dann eine weitere Frage, die sich daraus stellt. Also der Landesverband lädt ja zu diesen Aufstellungsversammlungen ein, weil diese Daten nicht komplett bei Kreisverbänden zum Beispiel vorliegen können, weil halt die betreffenden Personen nicht unbedingt halt Mitglied in dieser Gliederung sind, wo sie halt ihren Wohnsitz haben. Es könnte natürlich jetzt auch sein, dass in einer Stadt es einen Wahlkreis gibt oder in einem Kreis, wo es einen Kreisverband gibt, einen Wahlkreis gibt. Könnten diese Kreisverbände selbstständig beim Bund die Daten abfragen? Oder wäre das, würde der Bund das eher zurückweisen? Ich glaube, der würde es eher an die Landesverbände verweisen, also an uns wieder. Okay, gut. Okay, welches Zeitfenster? Also wir haben ja gesagt, nach der Aufstellungsversammlung, Jörg, genau wie ich, sehen halt auch das Problem, dass es halt immer wieder viel Aufwand ist. In welchem Zeitfenster würden wir die Aufstellungsversammlungen auf lokaler Ebene gerne sehen? Also geben wir einzelne Termine vor, sagen okay, Samstag den und dann... Nein, nicht. Nee. Wir können Zeitfenster geben, wo die Daten bereitstehen. Dann wird eingeladen, Masseneinladungen für viele Kreise auch meinetwegen parallel. Wir haben in vielen Kreisen Leute, die akkreditieren können. Auch viele Leute, die DSV schon unterschrieben haben, die da unterstützen können. Da müssen die lokal gucken können, wann das klappt, weil nicht zu jeder Zeit steht jeder Raum auch zur Verfügung. Es kann sich nur um einen Framework oder um Rahmen von uns handeln, mehr nicht. Ja, ich dachte so eher an, dass wir bestimmte Termine vorgeben, sagen, okay, dieses Wochenende, das darauf folgende Wochenende und dann noch ein Wochenende, aber weil wir halt für jeden Termin, denke ich mal, immer wieder die Daten neu beim Bund abholen müssen und dann auch verarbeiten müssen. Meine Idee wäre es eher, dass wir uns um die Daten für NRW einmal beim Bund kümmern. Und dann quasi die Daten aufbereiten, vorbereiten und dann nach der Aufstellungsversammlung des Landes ein Zeitfenster von einem Monat machen und dort können die stattfinden. Ja, aber du musst ja immer aktuell gucken, gibt es diese Leute, sind die noch Mitglieder oder gibt es jetzt hier ein Mitglied, was den Status quasi geändert hat? Wohnungsumzug und so weiter, deswegen musst du ja eigentlich schon immer mit den aktuellen Daten arbeiten. Das ist für die... Also Umzug relevant, weil das steht ja eigentlich auf dem Perso, wenn der nicht mehr da Mitglied ist. Also wenn er umgezogen ist aus dem oder zugezogen. Dann ist halt nur noch zu klären, wenn er zugezogen ist, nicht eingeladen wurde, aber halt nach der Einladung zugezogen ist, wäre es halt einfach zu klären nur, ob er noch halt Mitglied ist und könnte dann akkreditiert werden. Das heißt, du siehst auch nicht, also du gehst auch davon aus, dass wir einmal den Damm vom Bund ziehen und mit dem dauerhaft arbeiten können. Ja, man kann zwischendurch noch ein bisschen... vergleichen, ob sich da was getan hat, aber halt, wenn sich nichts getan hat. Alleine okay. Schon, weil du eh eine Einladungsfrist hast von x Tagen, da kann sich auch was ändern. Okay, diese Daten, die beim Bund abgefragt werden, wer dürfte damit arbeiten? Also wir selber haben ja nur eine Datenschutzverpflichtung sozusagen gegenüber den Daten, die unsere Landesmitglieder haben. Müssten wir da noch eine zusätzliche Datenschutzverpflichtung haben? Nee. Wir haben die des Bundes. Okay. Gut, okay. Jörg, könntest du mir so einen Dump mal bitte beschaffen und mir zugänglich machen, damit ich mal gucken kann, wie schnell ich die Mitglieder auf Wahlkreisebene runterbrechen kann? Der Dump wird nichts anderes sein, wie wenn du es aus dem Portal ziehst. Du wirst halt nur 5 Leute mehr haben. Oder okay. Okay, also es ist genau die gleiche Datenstruktur dahinter. Die kann man auf jeden Fall, also ich nehme alles im aktuellen Fall für die NRW-Daten, hole ich dir aus der Sage und importiere die ins Portal. Und da werden die ja so konvertiert, dass die genau gleich aussehen. Das heißt, ich habe eine Methode, wie ich die halt so hinkriege, dass die so aussehen, ja. Ja, cool. Okay, dann werde ich mal gucken, wie schnell man die Datenverarbeitung da machen kann. Die Wahlkreiszuschnitte kenne ich ja. Okay. Kann ich noch was zu fragen? Also der Carsten hat eben gesagt, ja, dann machen wir die Aufstellungsversammlung und dann haben die ein Zeitfenster von einem Monat, wo die dann ihre Versammlungen abhalten können. Habe ich es richtig verstanden? Ja, einen Monat, also irgendein Zeitraum. Jetzt nicht definiert einen Monat. Okay, gut, weil es ist ja auch mal eine Sache von Fristen, die die Leute einhalten müssen und dann, ja. Ja, wir müssen ja auch immer der erste, zweite und noch ein weiteres Vorstandsmitglied müssen ja auch immer die Kreiswahlvorschläge auch bestätigen. Also das ist auch ein gewisser bürokratischer Akt, der da von uns dann auch zu bewältigen ist. Das ist nicht ganz so dramatisch wie jetzt bei der Landtagsaufstellung, weil wir haben weniger Wahlkreise, aber nichtsdestotrotz ist das auch zu beachten. Also wie gesagt, nicht auf den Monat festnageln, wir definieren den Zeitraum und dann läuft das. Okay, ich würde jetzt trotzdem gerne nochmal die Frage stellen, in Anbetracht halt der Argumentation mit der Listenaufstellung und den besseren Chancen für die Kandidaten, die halt Kreiswahlvorschläge sind, würde sich der Vorstand dazu bereit erklären, ebenfalls ein Zeitfenster aufzumachen vor der Aufstellungsversammlung. Ich darf mal ganz kurz eben was sagen von den Argumenten her. Okay, gerne. Weil es ist, ich glaube, diese Geschichte mit den Chancen herauskristallisiert bei uns auch am Montagabend ja am OBL-Mammel. Es geht hauptsächlich darum, dass es idealerweise ja die Kreise selber, dass die entscheiden, wann die aufstellen wollen. Pro und Contra, ach, da weiß ich auch nicht, was man da wirklich bevorzugen sollte. Ist mir auch relativ egal erstmal. Nur in Ostwestfalen-Lippe sind es 4 von 7 Kreisen, die ganz gerne, wenn es denn möglich ist, zum Beispiel um den 15.12. herum diese Aufstellungsversammlung machen möchten. Ein Kreis ist da, der würde es zum Beispiel gerne im Februar, März erst machen. Wie gesagt, dafür gibt es Pro und Contra, nur schlussendlich sollte es doch eigentlich der jeweilige Kreis selber entscheiden, wann die denn jetzt aufstellen wollen, warum auch immer. Aber das sollten die schon selber entscheiden. Das ist so unsere Argumentation, die sich da so herauskristallisiert hat, wenn da so schmale Zeitfenster gegeben werden. Wir haben auch verstanden, dass das viel Arbeit ist. Okay, das sind praktisch technische Gründe, aber dass ihr da vielleicht mal drüber nachdenkt. Also ich darf mal aus Sicht der AG Wahlen etwas dazu sagen. Wir haben das bei uns mehrfach besprochen in den Sitzungen und sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass es tatsächlich sinnvoll ist, diese Direktkandidatenaufstellung erst nach der Listenaufstellung zu machen, einfach auch um Chancengleichheit zu haben bei den Kandidaten. Weil es ist so, zwar durchaus auch von, sagen wir, Diaspora oder Provinzgegenden, dass es ein Argument ist, zu sagen, ja, wir haben jetzt aber den Direktkandidaten auch schon bei uns gewählt und er hat sich durchgesetzt und hat so und so viele Stimmen bekommen. Aber wenn das in irgendeiner Form jetzt losgeht, dass solche AVs für Direktkandidaten eben vorher gemacht werden, sei es im Dezember oder Anfang Januar, dann wird es wieder ein Rennen darum geben und auch die großen Städte in Düsseldorf, Köln, Dortmund und so weiter werden versuchen, ihre Dinge dann durchzuziehen, um eben genau dieselben Argumente wieder bringen zu können. Und dann hat man wieder die Situation, dass natürlich ein Kandidat in Bochum oder in Dortmund mit 30, 40, 50 oder 70 Piraten dort gewählt worden ist, während er in OWL vielleicht von 5 oder 10 oder 15 gewählt worden ist in den jeweiligen Kreisen. Und das sind dann Dinge, die im Endeffekt die Argumentation auch wieder verzerren. Deswegen ist es für eine saubere Landeslistenaufstellung aus meiner Sicht und auch aus Sicht der AG Wahlen absolut von Vorteil, wenn eben die Direktkandidaten zwar als Kandidaten dastehen und auch sagen können, wir haben schon mal Direktkandidat Landtagswahl oder wann auch immer gemacht, aber eben nicht jetzt schon für die Bundestagswahl schon festgelegt werden. Wenn ich dazu direkt noch einmal mal sagen darf, noch einmal, das spielt bei uns eigentlich eine untergeordnete Rolle, das, was du gerade genannt hast. Dem folge ich auch, was du gerade gesagt hast. Es ist aber ganz konkret so, dass wir in Bielefeld zum Beispiel, ja nein, beschlossen ja noch nicht, können wir ja nicht, aber wir haben auf der Mitgliederversammlung ganz klar gesagt, dass wir das ganz gerne im Dezember machen wollen. Das ist unser Wille vor Ort im Kreis. Und da geht es nicht darum, dass ein eventueller Listenkandidat bessere Chancen hat, sondern wir möchten ganz einfach im Dezember einen Direktkandidaten bei uns im Kreis haben, um den Wahlkampf quasi schon beginnen zu können. Noch einmal, ob Pro und Contra, es gibt auch da, wir haben darüber intensiv diskutiert, wir wollen das einfach. Das ist so unser Punkt und ich denke, der ist auch nicht unwichtig. Wie gesagt, nochmal mit den Listen, Kandidaten und Chancen hin und her, alles, ach, für mich persönlich ist das, es ist Pillepalle, das spielt auch keine Rolle, aber wir als Basis, wir hätten ganz gerne im Dezember diese Aufstellungsversammlung für unseren Kreiswahlvorschlag. Okay, ja, dann würde ich gerne nochmal wissen, ob der Vorstand seinen Beschluss, oder gibt es Leute im Vorstand, die nochmal über den Beschluss vom letzten Mal nochmal ran möchten an den Beschluss? Ich kann mich ja eh enthalten, weil es mir egal war. Nur ich möchte gerne, dass wir einen Staat definieren. Also ich möchte kein Rennen, kein Chaos, kein Nichts haben, sondern definierte Abläufe und Zeiträume, wann die stattfinden. Ist mir egal. Also ich war ja nicht da und ich sehe es halt auch so ein bisschen so, dass man dann sagt, ja gut, dann sollen die Leute irgendwie selber entscheiden, ab wann sie das machen. Sie müssen sich ja über ihre Vor- und Nachteile bewusst sein. Wenn wir halt sagen, wir machen das erst ab der Aufstellungsversammlung oder wir würden das umändern ab dann eben halt ab Dezember, ich weiß es nicht. Würde das, was für ein Unterschied wäre das für uns? Für uns ist es natürlich mehr Aufwand. Also wir müssen jetzt auch in Vorbereitung zur Aufstellungsversammlung halt die ganzen Daten bereitstellen. Wir müssen als Vorstand diese ganzen formalbürokratischen Kram mit den Wahlleitern machen und das ist eine ganze Menge Arbeit. Also ich habe das für die Landtagswahl gemacht. Das ist sehr viel Arbeit. Also dann möchte ich da gerne noch was zu sagen. Und zwar insofern, als dass wir im Moment sehr intensiv noch eingespannt sind und das auf jeden Fall bis Ende November, bis der BPT gelaufen ist, damit wir unsere Einnahmenseite in Sage darstellen können. Das müssen wir tun für die Akkreditierung auf dem Bundesparteitag. Und ehrlich gesagt sehe ich da nicht ganz die Kapazität zu. Also, habe ich ja noch gar nicht gedacht, das stimmt, das müssen wir auch noch machen. Ja, also das ist halt auch so den Aspekt, den ich eben auch sehe, weil ich habe ja der Steffi jetzt mal so ein bisschen geholfen mit dem, was so was halt die Schatzmeisterei angeht. Und das sind halt Sachen, die eben wichtig sind für den Bundesparteitag, die wir auch vorher noch tun müssen. Und ja, also in Anbetracht dessen finde ich es halt schon besser, wenn wir dann da einfach wenigstens ein bisschen Luft zwischen haben. Also wir, nicht ihr, ne? Das ist halt, zwischen wir und ihr ist jetzt halt leider wieder mal so ein Unterschied. Aber am Ende ist es halt so, dass wir dann sehr viel Arbeit da reinstecken müssen. Und wir haben auch noch andere Aufgaben zu tätigen, als nur die Verwaltung zu machen. Auch wenn es immer heißt, wir sind ein Verwaltungsvorstand. Dazu kommt halt einfach, dass wir ja jetzt auch einer weniger sind. Also eine Schulter weniger, auf die sich dann die ganze Arbeit verteilt. Ja. Okay, dann entnehme ich dem, dass wir den Beschluss nicht nochmal neu abstimmen wollen. Ich würde gerne wissen, der Mensch, der gerade da war, den ich jetzt nicht mehr sehe. Frankfeld. Der Frank, ich wollte fragen, ob du das... Hallo da. Ich wollte fragen, ob du das nachvollziehen kannst. Ja, Alexander hat das hinreichend erklärt. Also ich denke, das haben wir auch wirklich alle gesehen in OBL, nachdem er das erklärt hat, dass das sehr, sehr viel Arbeit ist. Ich denke, wir können das auch verstehen. Wir haben intern auch schon darüber gesprochen, dass wir halt insbesondere für die Zukunft, für Wahlen, die feststehen und nicht wie die NRW-Wahl so überraschend kommt, da vielleicht aber eine vernünftige Regelung treffen, dass tatsächlich jede Kreisbasis für sich selber das entscheiden kann, dass diese Möglichkeiten geschaffen werden im Vorfeld. Das wäre schon wichtig. Wenn ihr das jetzt so belasst, wir das nicht machen können, dann ist das so. Wir werden da jetzt nicht in große Opposition gehen oder irgendwas. Ich denke aber auch, dass wir unseren Punkt da klar gemacht haben. Wie gesagt, schön wäre es gewesen, aber wenn ihr so entscheidet, ist das so. Kann ich jetzt nur für mich sprechen. Ich glaube, da gibt es 2, 3 andere in OWL, die das anders sehen, aber das ist so ziemlich der Konsens. Das wird Alexander bestätigen, was im OWL auch der Fall war. Okay, also die Hauptsache für mich ist halt einfach, dass ihr die Beweggründe versteht und ihr euch da nicht hintergangen fühlt und wir jetzt einfach sagen, so, ihr macht das jetzt nicht. Und ja, das ist mir halt wichtig. Nee, verstanden haben wir es. Falls doch noch jemand meckern sollte, nicht wundern. Vielleicht kann ich da nochmal positiv mitgeben, dass wir auch auf jeden Fall daran arbeiten, eine aktuelle und laufende, funktionierende Verwaltung und Buchhaltung zu haben, sodass für zukünftige Veranstaltungen da zumindest jetzt nicht so große Berge dazwischen stehen, aber im Moment tut's das halt noch. Ich kann dazu auch nochmal mitgeben, dass zum Beispiel zur Landtagswahl ich den Teil, über den wir dann die Einladung rausgeschickt haben, dann auch überhaupt erstmal schreiben musste, bevor wir es gemacht haben. Der sieht entsprechend danach aus, weil der ist in 2 Tagen geschrieben worden, weil die Einladungen mussten raus. Und ich habe ja 3 Tage nichts anderes gemacht, als Einladung zu versenden und den Code weiter anzupassen. Und es gab seitdem auch noch keine Zeit, das ordentlich zu machen, dass es halt wirklich schön läuft. Und da sind halt jetzt immer noch so ein paar Sachen, wie Steffi auch gerade sagte, dann hoffentlich ein Import der Mitgliederbezahldaten von diesem Jahr, damit das in Sage gebucht ist, damit wir auch akkreditiert werden können auf dem Bundesparteitag. Und die Sachen stehen halt wirklich noch davor und deswegen ist das halt, das, wir kommen bestimmt irgendwann mal dahin, wenn die Buchhaltung so im März vom Vorjahr fertig ist und auch die anderen Sachen alles schön gemacht sind und wir vernünftige Prozesse haben, wie wir dann die Leute einladen, dass alles auch abgebildet ist in der Software, damit das nur noch 3 Klicks sind, anstatt 20 Klicks und an 3 schnell was editieren, dass das dann auch irgendwann auch, je nachdem, wie ein Wahlkreis einladen möchte, viel einfacher geht. Das kann ich nur unterschreiben. Okay, das wäre es von meiner Seite. Allerdings würde ich noch gerne diesen nicht öffentlichen Teil haben, wenn es geht, irgendwann. Ja, müssen wir. Ja. Also, wir haben ja noch den Daniel, ne? Der hatte auch noch was und ich hatte auch noch was, was ich ihm vergessen habe. Daniel kann jetzt erstmal loslegen und ich mache dabei mal den Antrag für nicht öffentlich fertig. Chrissy hat da schon einen. Wo ist er denn? Haben wir eben dran vorbeigescrollt, der ist so mittendrin. Ah. Okay. Daniel? Ja, ich bin da. Ich hatte vorher schon mal mit Carsten über gequatscht. Wir wollten das jetzt irgendwie offiziell mal starten, die Aktion, mehr oder weniger, ne? Die Flyer sind ja jetzt zum Druck, die kommen wohl morgen an. Ja, übermorgen. Und, ja, oder übermorgen. Also du kannst sie aber schon als bestellmäßig ins Verwaltungsportal stellen oder was die jetzt hat. Ja, ich wollte noch eine Mail über die NRW-Info nachher schreiben, wo gesagt wird, dass die Flyer bitte geordert werden sollen. Die sind dann im Shop drin. So dass wir die schon mal haben, dass wenn die Flyer dann ankommen, wir die sofort zusammenpacken können und wegschicken können, damit das nicht so knapp wird wie bei den Opt-out. Gute Idee. Hey, bei dir war es echt DPD. Die haben verkackt. Ich hatte ja vorhin mal einfach, weil ich jetzt nicht genau wusste, wo die Intention war, einfach mal vorgetippt. Ich kipp da kurz mal ins Pad rein. So als Art Ankündigung. Fummelt da mal ein bisschen dran rum. Ja, willst du dann noch vorlesen, was du fummelst? Sonst können wir ja irgendwie weitersprechen. Ach so, nee. Okay. Ich kann es mal vorlesen, gerade statt, lest du das einfach selber durch und guck da nochmal drüber. Ja, einfach so als Ankündigung für die Infoliste gedacht, so, ahoi, wir möchten euch hiermit darüber informieren, dass wir die Aktion Musik braucht keine GEMA ab sofort starten. Alle nötigen Informationen findet ihr auf folgender Wiki-Seite, einen weiteren Link. Wir bitten euch daher, dass sich möglichst bald aus allen Kreisen verantwortliche Ansprechpartner auf der Organisationsseite für diese Aktion eintragen. Auf der Wiki-Seite gibt es halt eine Tabelle entsprechend, wo sich pro Kreis irgendwie ein hauptverantwortlicher Ansprechpartner eintragen kann. Auf der Wiki-Seite finden sich ebenfalls eine kleine Roadmap zum Vorgehen insgesamt, dem Sampler und eine Playlist zum Runterladen, sowie den Flyer in digitaler Form. Die Flyer können zudem ab sofort im Werbemittelshop des Verwaltungsportals bestellt werden. An einem Poster im A3 oder A2-Format wird zurzeit noch gearbeitet und wir hoffen, euch dieses ebenfalls schnellstmöglich bereitstellen zu können. Eine Pressemitteilung auf Landesebene wird am Wochenende formuliert. Parallel dazu werden wir euch auch eine Vorlage für eine PM zur Verwendung auf lokaler Ebene bereitstellen. Grüße von eurem Landesvorstand. Wunderbar. Ja, dann möchtest du sonst noch was dazu sagen? Sonst fahre ich einfach fort. Ich würde höchstens eher sagen, ob es gerade aus dem Auditorium Fragen dazu gibt, irgendwie spontan. Ne, ich würde dich noch fragen, schickst du das dann über die NRW-Info? Ja, kann ich gleich machen, ja. Sag mir bitte kurz vor Bescheid, dann kann ich die Sachen reinnehmen. Achso, ich würde es heute Abend noch machen oder soll ich das auf morgen verschieben? Ne, dann mache ich das gleich alles fertig im Shop und hole die Produkte rein. Okay. Habt ihr noch Fragen? Wenn ja, kommt drauf und meldet euch. Okay, dann gibt es wohl keine Fragen. Ich habe dann noch was, und zwar war ich gestern in Hennef und habe da den Michael kennengelernt, der da Beisitzer im KV Rhein-Sieg ist. Und heute haben wir ein bisschen hin und her geschrieben über Twitter und da stellte er eine relativ interessante Frage, nämlich ob es irgendwie möglich sei, Liquid Feedback für Städte, Landkreise, KVs oder was auch immer einzuführen, damit die Leute da die Möglichkeit haben, sich irgendwie diesem Tool zu bedienen, um Entscheidungen zu treffen. Und zum einen wollte ich fragen, ob das möglich ist. Die Antwort ist ja. Die Antwort ist ja. Schön. Und das ist dann wahrscheinlich nur so ein Arndt, kannst du bitte mal? Oder wer auch genau. Das macht? Ja, toll. Gut. Du hast den Arndt direkt im Zuhörerraum. Ach, der Arndt. Komm, sprich. Der ist im Zuhörerraum, nicht im Sprechenraum. Ja, Arndt. Ja gut, der Arndt spricht dann eben nicht. Aber wenn das einfach möglich ist, dann ist der Arndt. Ich habe jetzt gerade nicht zugehört, weil ich gerade erst reingekommen bin. Hallo Arndt! Und zwar war die Frage von dem Michael aus Hennef, ob es möglich ist, dass man Liquid Feedback für Städte, Landkreise, KVs oder ähnliches auch macht, damit die Leute damit arbeiten können. Ja, ist in Arbeit. Das Hauptproblem liegt im Moment noch daran, dass ich diese Untergliederungsgeschichten dann auch direkt zeitnah reinkriegen muss. Von der Verwaltung kein Problem, aber eben noch von der API her. Da wird noch dran gebastelt. Okay, vielleicht kannst du uns einfach Bescheid sagen, wenn es soweit ist, und dann auch sagen, was die Leute tun müssen, um dann das zu bekommen, also was sie für Parameter angeben müssen. Und oder du bist so nett und schickst es direkt selber über die Info, aber dann wissen wir schon mal, dass es generell geht und dass es halt einfach noch ein bisschen braucht. So ist auch der Plan, denn es gibt ja auch schon eine Liquid-Feedback-Entscheidung oder Abstimmung darüber, dass das gemacht werden soll. Ich glaube, die ist, glaube ich, positiv. Ne? Die ist jetzt, glaube ich, gerade ausgelaufen. Ah, toll. Der Goxi ist hinaufgekommen. Also es ist in Arbeit. Super, danke. Ich will jetzt hier keine Tool-Diskussion führen über Liquid Feedback, aber wo ist denn der Beschluss, überhaupt Liquid Feedback einzuführen und das dauerhaft beizubehalten? Also wenn eine Stadt sagt, sie möchte irgendwie ihr Meinungsbild über Liquid Feedback machen und zum Beispiel, um darüber abzustimmen, welche Tagesordnungspunkte es auf ihrer Kreismitgliederversammlung oder so gibt, sehe ich da ehrlich gesagt überhaupt kein Problem. Oder was erwartest du jetzt? Ich kann auch direkt ergänzend berichten, dass wir das in Krefeld schon installiert haben und wir das nutzen, um beispielsweise um unser Kommunalwahlprogramm zu entwerfen, um schnell Positionen beziehen zu können zu aktuellen kommunalen Geschehnissen und dergleichen. Ich wollte darauf hinaus, dass irgendwann die Einführung von Liquid Feedback für eine Testinstanz mit 800 Euro, glaube ich, beschlossen wurde und dass das Budget schon lange aufgebraucht ist und so weiter, brauchen wir nicht drüber reden. Wir sollten uns darüber bewusst sein, dass ab morgen Liquidback abgeschaltet werden kann. Und? Wo ist das Problem? Ich sehe da jetzt im Moment eine Anhäufung von Liquid Feedback und von Schaffen von Fakten, wo einfach Liquid Feedback für irgendwas missbraucht wird, wofür es gar nicht satzungsgemäß vorgesehen ist. Wir sind eine Partei, unsere Aufgabe ist, die politische Willensbildung voranzutreiben. Liquid Feedback ist genauso wie eine Mailingliste, wie ein persönliches Gespräch, ein Werkzeug davon. Wenn du morgen stumm wirst, Gott bewahre, dann wird dir das eine nicht mehr zur Verfügung stehen und trotzdem kannst du noch weiterarbeiten politisch. Wir haben nirgendwo verankert, dass es unbedingt Liquid Feedback sein muss, aber Liquid Feedback hat sich halt als Best Practice in manchen Bereichen halt rauskristallisiert und ich denke, wenn die Plattform abgeschaltet wird, ja, dann wird sich bestimmt ganz schnell irgendjemand finden, der das bei sich lokal hostet. So ist das bei Mumble passiert, so ist das bei Piratenpads passiert und so weiter. Also man irgendetwas aus dem Netz bekommt, weil eine Instanz abgeschaltet wird, da gibt's, glaube ich, den Streisand-Effekt und der bewahrt uns davor. Ich wollte damit eigentlich auch nur sagen, dass jetzt Städte, Länder und KVs eventuell ein Liquid Feedback bekommen und da sich Meinungen drüber einholen können. Aber das kann nicht dazu genutzt werden oder sollte dazu nicht genutzt werden, um irgendwie Kreismitgliederversammlungstagesordnungen zu bestimmen. Es ist nach wie vor immer noch ein Meinungsfindungstool und kein Abstimmenwerkzeug. Ist nie als solches durch irgendjemanden hier propagiert worden, denke ich. Sind wahrscheinlich die Vorläufigen, die dann am Anfang der Versammlung sagten, hey, die haben wir aus Liquid Feedback, ist die okay? Und dann stimmen die drüber ab, ja, nein. Und dann wird das erst gültig. Vorher ist es halt nur, um was zu erarbeiten. Also ich finde, das ist halt ungefähr so eine Fragestellung oder so eine Aussage, als wenn man sagen, ich möchte nur, dass klar ist, dass im Piratenpad nur vorläufig gearbeitet wird. Also es ist für mich einfach nur etwas, was man benutzen kann. Und wer es benutzen möchte, der kann es tun. Und wer es nicht benutzen möchte, kann es nicht tun. Und wir haben immer noch nicht eingeführt, dass Liquid Feedback beispielsweise ein Abstimmungstool ist zu einer Tendenz von wegen, wann machen wir unseren Aufstellungsparteitag oder wann was für eine Satzungsänderung bringen wir durch oder sowas. Wir haben halt gesagt, wenn wir irgendwie was Festes daraus machen wollen, dann befragen wir vorher die Basis. Aber ich meine, wenn eine Stadt wie Krefeld beispielsweise sagt, wir möchten da drin arbeiten und die Leute sind damit einverstanden, dann werde ich jetzt nicht zu denen hingehen und sagen, ihr macht das jetzt aber bitte ab sofort nicht mehr. Das war auch nicht meine Intention. Okay, das hörte sich irgendwie ganz komisch an. Dann tut's mir leid. Genau, für verbindliche Abstimmungen fehlt ja auch Bundeskiste. Ich verziehe mich jetzt in deine Zuhörerraum. Zu wenig Katzen. Möchte noch irgendjemand was dazu sagen, fragen oder so? Okay, dann bin ich fertig damit, was ich jetzt sagen wollte. Also dann hat der Arndt mir schon die Antwort dazu gegeben und ich erfreue mich. Alex, hast du mittlerweile den nicht öffentlichen Teil gefunden? Nee, ich habe auch nicht gesucht. Okay, dann such doch nochmal. Dann haben wir noch den Harald, der möchte irgendwas wissen. Bearbeitung von Mitgliedsanträgen, Bearbeitungszeit. Ja, war nur eine Frage am Rande, weil ich jetzt hier aus unserem Borkener Kreis gehört habe, dass die Frau eines Piraten, die eigentlich relativ kritisch den Piraten gegenüberstand und in den Diskussionen auch immer heftige Gegenargumente gebracht hat und gefragt hat, was wir denn für eine Gurkentruppe sind und so weiter, die hat sich doch entschlossen, vor irgendwie 2 oder 2,5 Monaten dann einen Antrag zu stellen auf Mitgliedschaft und hat sich jetzt eben übel beschwert, dass sie immer noch nichts gehört hat und was wären wir denn für eine Gurkentruppe, dass eben auch noch nicht mal Mitgliedsanträge bearbeitet würden. Deswegen wollte ich da einfach nochmal nachfragen, wie im Moment da der Bearbeitungsstand ist und ob solche Dinge eben relativ schnell über die Bühne gehen, damit einfach Mitglieder, die Mitglied werden wollen, auch diese Rückmeldung bekommen, ja, du darfst Mitglied sein. Wie ich schon geschrieben habe, wir haben im Moment keinen großen Backlog, weil es kommen auch einfach nicht mehr genug Anträge rein. Das ist Tendenz ist abnehmend, stark abnehmend im Moment. Bei solchen Sachen ist halt immer die Frage, über welchen Weg kommen diese Anträge zu uns. Uns erreichen oftmals auch Faxe. Da hat derjenige das Fax falsch schon reingetan. Das heißt, es kommt die leere weiße Seite bei raus, ohne die Möglichkeit, denjenigen zu kontaktieren. Es fehlen teilweise Unterschriften, dann können wir sie nicht aufnehmen. Da wird dann eine Rückfrage gestellt, da kommt dann keine Antwort mehr. Aber da müsste man gucken, um wen es sich jetzt konkret handelt. Das können wir natürlich jetzt nicht hier machen. Aber das Krakeelen hilft meistens nicht und ist auch nicht meistens, also meistens nicht der wirkliche Grund. Da ist was anderes hinter. Aber wir können gerne mal nachschauen, wenn die Dame sich meldet. Du selber bekommst allerdings von uns keine Antwort zu dem konkreten Fall. Ich sage ja auch keinen Namen und ich habe auch von denen gesagt, sie sollen sich bitte direkt an New York oder eben an Vorstand wenden und nochmal nachfragen, weil sie haben ja auch eine Ticketnummer und dann wird sich das sicherlich schnell klären lassen. Ich wollte es nur mal generell fragen, um eben einfach zu wissen, wie der Stand des Drucks an der Stelle ist oder eben auch der Entspanntheit. Gar also keiner mehr. Auch immer direkt an Verwaltung, also nicht an Vorstand, da geht es nämlich eventuell unter und auch nicht an irgendjemanden persönlich, weil da geht es auch garantiert unter. Also ich kann was von meinen Mails sagen, was man mir schickt, das kommt dran, wenn ich im Request-Tracker mal fertig bin. Also, okay, also Verwaltung, gut, dann weiß ich da Bescheid, danke. Ja, dazu kann ich halt noch ergänzen, wir haben jetzt auch dank Claudia so einen niedrigen Ticketstand, wie wir ihn schon lange, lange Zeit nicht mehr hatten. Ich freue mich schon darauf, dass die Claudia mir dann bald bei den Schatzmeister-Tickets helfen darf. Das diskutieren wir nochmal. Okay, also, ach, da oben hat sich was angesammelt. Ja, dann nehme ich Le Brinkmar. Ja, ich wollte nochmal was anregen, und zwar, ihr beschließt ja gleich wieder wahrscheinlich einen nicht öffentlichen Teil, und es doch wäre mal schön zu erfahren, was ihr da eigentlich beschließt, soweit das datenschutzrechtlich möglich ist. Also da zum Beispiel irgendwelchen Beschluss, da den Namen rausstreichen, oder dass man zumindest irgendeine Ahnung hat, worum es geht. Das fände ich ganz schön. Also da kann ich dir leider sagen, das können wir nicht machen, weil das, was wir halt im nicht öffentlichen Teil besprechen, das sind beispielsweise Streitigkeiten aus irgendwelchen Städten zum Beispiel, wo wir dann darüber sprechen, wie wir da weiter vorgehen werden. Und da wird dann eben auch darüber gesprochen, wie sich das zugetragen hat. Und es gab ja ein Beispiel vor nicht allzu langer Zeit, wo dann versehentlich an die Öffentlichkeit gekommen ist, was wir so im nicht öffentlichen Teil besprechen. Und also da müssen wir ganz scharf aufpassen, dass wir da halt auch niemanden auf irgendwelche Fährten locken. Das wäre einfach, da würden wir unserer Verantwortung nicht nachkommen. Was wir halt aber auch im nicht öffentlichen Teil besprechen, ist zum Beispiel, wenn wir irgendwelche persönlichen Sachen haben, also wenn ich jetzt irgendwie sage, ja, ich bin, keine Ahnung, ich bin krank oder so und kann jetzt irgendwie die nächsten 3 Wochen nicht, weil ich muss ins Krankenhaus oder ich rede nicht darüber, dann sowas besprechen wir halt da. Also es sind halt, der nicht öffentliche Teil ist tatsächlich so runtergeschraubt auf die Sachen, wo wir halt wirklich überhaupt nichts mehr rausgeben dürfen. Also kann man da überhaupt gar nichts zu sagen, nicht mal so ein Wort, so ein Stichwort. Streitigkeiten in Städten kommen gleich auf den Plan. Ja, dann sowas. Städten, ja. Kreisen und anderen Gebietskörperschaften. Und persönliche Anfeindungen sind, glaube ich, auch dabei. Also da, wo es wirklich zur Sache geht, wo A, B und C sich persönliche Dinge vorwerfen, die aus datenschutzrechtlichen Gründen wirklich nicht raus dürfen. Ja, ich stelle nicht die Nicht-Öffentlichkeit generell in Frage. Das finde ich auch richtig, dass es nicht öffentlich ist. Nur ich meine, ich würde mir wünschen, ein bisschen mehr zu erfahren, was da wirklich passiert. Zumindest grob, weil da ist jetzt immer nur als Begründung der Datenschutz angegeben. Und das kann ja so alles heißen. Also ich glaube, den letzten Beschluss, den wir nicht öffentlich gefällt haben, den habt ihr, glaube ich, mitgekriegt. Ja, das finde ich auch richtig, dass sowas nicht öffentlich gemacht wird. Aber ich fände es schöner, wenn halt nachhinein der Beschluss veröffentlicht wird, soweit das möglich ist, anonymisiert oder solche Sachen halt. Ja, halt vielleicht auch Beschluss haben, ne? Also wir machen dann zum Beispiel, also gleich wird es um etwas gehen, wo wir unser Mediatorenteam eingeschaltet haben und gesagt haben, die sollen sich darum kümmern. Und dann besprechen wir durch, wie eben die, wie weit da die Sache ist. Und es gibt dann immer ein Vorstandsmitglied meistens, das das dann betreut, soweit es irgendwie geht. Und dann wird da halt der Stand der Dinge besprochen. Aber der Stand der Dinge, den kann ich dir natürlich jetzt nicht sagen, weil ich dir nicht sagen darf, wer die Leute sind, die dann mit dem Mediatorenteam Kontakt haben. Ja, man kann auch schlecht erzählen, was da jetzt passiert ist. Man kann auch die Stadt nicht sagen. Das sind einfach Dinge, weil so viele Piraten gibt es da ja nicht. Man kann dann ganz schnell A und B zusammenzählen und dann weiß man genau, worum es geht. Und das ist, glaube ich, nicht Sinn und Zweck. Genau, also ich kann halt einfach nur empfehlen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet wissen, was im nicht öffentlichen Teil besprochen wird, dann schaut euch eins unserer letzten Gates an und dann könnt ihr euch, glaube ich, ziemlich genau vorstellen, über welche Sachen wir reden, sobald das Mikrofon für euch nicht mehr zugänglich ist. Wenn ich das ja auch richtig verstanden habe, ging es ja um Beschlüsse. Aber meistens sind das keine Sachen, wo Beschlüsse treffen, oder? Genau, das sind dann eher so Handlungs... Können wir jetzt darauf achten, ob wir da irgendwas entsprechend... auch nach draußen geben können. Also ich weiß nicht, ob das hilft, wenn man sagt, bei Fall A wird der Mediator eingeschaltet. Okay, noch eine Wortmeldung da. Ja, ich habe noch eine Frage zum Liquid Feedback. Das ist bei uns in Olpe noch nicht so ganz angekommen. Das heißt, vielleicht ist ja einer aus dem Zuhörerraum da, der sich mal Olpe annehmen möchte und uns da mal dementsprechend schulen kann. Das wäre wirklich super, super toll. Wo ist der Tilt? Also, oder Che Guevara. Genau, also es gibt mehrere Leute, die halt Liquid Feedback Schulungen schon im Land machen. Der Till Neuhaus ist das und Che Guevara, ja, keine Ahnung, wie der mit... Rainer Butowski. Ah ja, genau, der Rainer. Und wir haben halt auch ein Budget dafür aufgesetzt. Das ist, glaube ich, noch nicht verbraucht für diese Schulung, also dass derjenige, der schult, da auch zu euch kommen kann. Das müsstet ihr einfach nur selber irgendwie organisieren. Ja, schreibt einfach eine Mail an liquid@piratenpartei-nrw.de. Da ist auch der Till hinter und der wird dann sofort antworten und jemand suchen, der kommt. Okay, nochmal bitte. liquid@piratenpartei-nrw.de. Ich danke. Ihr braucht für die Veranstaltung Raum und ein WLAN und ein Beamer, wäre günstig. Okay. Aber das sagt der Till dann bestimmt. Genau. Dankeschön. Gibt es sonst noch Fragen aus dem Zuhörerraum? Möchtet ihr irgendwie noch irgendwas loswerden, irgendwas wissen oder so? Wenn die Zuschauer nichts fragen möchten, dann habe ich da noch eine Frage. Schieß los, du hast das Wort. Ich bin da angemeldet und angetwittert worden zu dem runden Tisch in Münster, glaube ich, soll der stattfinden, zum Beschneidungsthema. Hat da wer was von gehört? Also ich nicht. Auch nicht. Nö. Ja, das war's eigentlich schon. Damit hat sich das für mich erledigt. Es ging eigentlich um die Frage, ob die Möglichkeit einer Reisekostenerstattung besteht. Und es fehlt da einmal die Beauftragung, was ich auch so mitgeteilt habe. Und ja. Moment, das möchte ich nochmal kurz erläutert wissen. Also jemand soll dort teilnehmen und für den soll es eine Beauftragung geben, dorthin zu gehen. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Also es sollen wohl zwei dort teilnehmen und einer von den zweien hat dann schon mal angefragt, ob es möglich wäre, die Kosten dafür erstattet zu bekommen. Und ja, da ist mir halt eingefallen, dass wir ja überhaupt keine Beauftragung für diesen runden Tisch gemacht haben, geschweige denn, dass wir wissen, dass es diesen runden Tisch eben gibt. Ja. Da ging gerade was über Twitter rum, irgendwie The Fury Pirate und Ali Cologne und noch einer haben darüber getwittert. Die sind sich da irgendwie anscheinend auch noch nicht so ganz einig. Na, da bin ich ja froh. Ich glaube, Marina sollte dabei sein. Naja, also falls irgendwer von euch was... Ach, der Korax. Hallo, Korax. Name, Trissi. Ich sagte, ich habe das gerade nur auf Twitter mitbekommen. The Fury Pirate ist ja bei den jungen Piraten der Ali Cologne. Ja. Und noch irgendwie Leute haben sich auf Twitter darüber unterhalten, waren aber auch nicht so ganz uneins. Sie haben sich irgendwie, keine Ahnung, was müsste. Ja, also ich denke, fragen. Wir sind ja relativ flott mit Umlaufbeschlüssen und wenn die nicht so teuer sind, dann kann die Steffi da auch mit jemand anders selber noch drüber nachdenken. Aber ich glaube, solange wir keinen Umlaufbeschluss im Postfach haben, ist es indiskutabel, sofern die Leute sich nicht hier jetzt einfinden. Möchte noch irgendjemand was wissen, fragen oder so? Gut. Dann sieht es so aus, als würden wir vielleicht nicht allzu spät ins Bett kommen. Und dann werde ich jetzt den Antrag auf den nicht öffentlichen Sitzungsteil stellen. Und ja, würde gerne wissen, ob irgendwer von euch was dagegen hat. Wissen wir denn inzwischen, in welcher Zeile wir den finden? Ich habe den schon runterkopiert. Zeile 566. Oh, super. Und Begründung ist Datenschutz, nehme ich an, ne? Ja, Begründung ist Behandlung personenbezogener Daten. Gut, dann höre ich, dass niemand von euch gegen den nicht öffentlichen Sitzungsteil ist. Dann bedanke ich mich für alle Zuhörer und Leute, die Anträge eingereicht haben und beende die Sitzung jetzt um 22.16 Uhr. Und was war das? Ich war das. Ich habe gerade gesehen, wir haben schon nächsten Termin gefunden. Das finde ich großartig. Okay, ja, das ist doch gut. Dann sollten wir vielleicht doch nochmal eben beschließen. Bleiben wir beim Mittwoch, oder? Donnerstag ist cool. Ja, also wir können auch gerne mal wieder wechseln. Mir ist das im Grunde genommen relativ egal. Von mir aus können wir Carsten auch mal wieder einen Gefallen tun und auch an einem Donnerstag das machen. Ja, an dem Donnerstag kann ich auch. Die nächsten Donnerstage danach kann ich dann wieder nicht mehr. Ja, dann machen wir das doch mal. Da freut sich die Claudia bestimmt auch. Okay, gut. Dann ist das Donnerstag der... 8.11. 8.11. Nee, da kann ich nicht. Tut mir leid. Ich bin irgendwie verrückt. Nee, da kann ich auf gar keinen Fall abends. Ich kann am 6. Das ist ein Dienstag. Genau. Am 7. kann ich nicht. Am 5. ist die Ortsbegehung in meiner Tagen. Da kommen wir, glaube ich, nicht so früh weg. Am 8. kann ich nicht. Freitag können wir auch machen. Oder Samstag oder Sonntag. Ich kann nur 7., 8., weil 5., 6. ist bei uns Vorbereitung GEMA. Und Freitags? Ah. Und Samstag? Samstag, eine Vorstandssitzung, nein. Und Sonntag? Nein, lass die Leute ihren Sonntag haben. Okay, dann macht das bitte so, wie ihr das meint. Obwohl, Moment, ich muss mal, lass mich mal kurz gucken wegen dem Donnerstag. Ich gebe da halt diesen GIMP-Kurs und ich muss gucken, wann er zu Ende ist. Aber dann habt ihr mich echt als halbe Leiche dabei, aber das ist ja nicht so schlimm. Du darfst auch mal fehlen, glaube ich. Das geht bis 21 Uhr, also bin ich dann wahrscheinlich erst so gegen 21.30 Uhr oder 22 Uhr mit dabei. Ja, ich habe halt schon so oft gefehlt, das ist halt ein bisschen blöd. Ich habe letzte Woche gefehlt und ich habe während meiner, ich glaube, meiner Prüfungsvorbereitung auch schon mal gefehlt und das ist halt, ich komme mir dann immer doof vor. Du musst die Protokolle lesen, dann stirbst du nicht doof. Nein, ich meine so, wenn ich dann nicht an der Entscheidungsfindung beteiligt bin und so. Ja gut, also von mir aus können wir den Donnerstag dann nehmen, dann stoße ich halt später dazu und dann, ja, ist es halt so. Okay, machen wir dann jetzt am 8.11. Einverstanden. Okay. 20.30 Uhr? Jo. Jo. Perfekte Uhrzeit. Okay, dann schließe ich jetzt die Sitzung um 22.19 Uhr. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.